zog mich auf, dass einst das Kind, wann kühn es erwuchs, einen Wurm im Feld, im Wald, der lang schon hütet einen Hort. Er lehrte mich schmieden und Herzen schmelzen, doch was der Künstler selber nicht konnt, des Lehrlings Muten musst es gelingen, eines erschlagenen Stahles Stücken neu zu schmieden zum Speer des Vaters. Er fügt ich mir neu, nagelfest schuf ich mir Noten. Tüchtig zum Kampf dünkt er die Zwerg. Er führte mich nun zum Wald. Dort fällt ich, Fachner, den Wurm. Jetzt aber merkt wohl auf die Meer. Wunder muss ich euch melden. Von des Wurmes Blut mir brannten die Finger, sie führt ich kühlen zum Mund, kaum netzt ein wenig die Zunge das Nass, was da die Vöglein sangen, das konnt ich flugs verstehen. Auf den Ästen saß es und sang. Hei, Siegfried gehört nun der Nibelungen Hort. Oh, fänd in der Höhle den Hort er jetzt. Wollt er den Torben gewinnen, der taugt ihn zur wonniger Tat. Doch wollt ihr den Ring sich erraten, wer macht ihn so weiter der Welt? Ring und Tarnhelm trugst du nun fort. Das Vöglein hörtest du wieder. Ring und Tarnhelm hat dich gerafft. Dann lauscht ich wieder dem wonnigen Lalla, der saß im Wipfel und sang. Hei, Siegfried gehört nun der Helm und der Ring. O, traut er mir dem Treulosen nicht, ihm sollte den Hort nur erheben, nun lauert er listig am Weg. Nach dem Leben trachtet Herr Siegfried, und traut Siegfried nicht mime. Es mahnte dich gut, vergaltes und mime. Mit tödlichem Drang entbrach er zu mir. Komm, verschlottert, gestand er mir Böses. Schreckte ich schmeiß. Was nicht mehr geschrieben, schmeckte doch wie. Was wies das Vöglein dich wieder? Was wies das Vöglein dich wieder? Trink erst, Held aus meinem Horn, ich würzte dir holt. Die Erinnerung hält ihr zu wecken. Das Fernes nicht dir entfallen.